Und den Heiligen Geist ist das, was wir tun, fleischlich. And Jesus told us what the flesh is. Und Jesus hat uns gesagt, was das Fleisch bedeutet. He said the flesh profited nothing. Das Fleisch nutzt nichts. He said the word that he speak to us, it is what is pure. Du sprichst im Geist und Leben. The Holy Spirit always directs us through Christ's word. Der Heilige Geist leitet uns immer durch das Wort von Christus. That is spirit and life. Was Geist und Leben ist. Amen. Amen. I want us to also record all this I'm going to talk about today, because it is going to be a little bit of what happened some days ago. Amen. Amen. If you are celebrating anything, ja, was wir feiern, Birthday, Marriage, Geburtstag, Hochzeit, get together, oder ein Zusammenkommen, together, if Christ is not your number one, wenn Christus nicht die Nummer eins ist, I don't want to be invited. Dann möchte ich nicht eingeladen werden. Amen. Amen. If Christ is not your goal, wenn Christus nicht dein Ziel ist, if he is not your motive, wenn er nicht dein Motiv ist, if Christ is not your value, wenn Christus nicht das ist, was wir wertschätzen, please notice something. I don't want to be there. Dann möchte ich nicht dabei sein. Amen. Amen. The Bible says, "Where two or three are gathered in His name." Die Bibel sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. That is where He is. Dort ist er. And if you are not gathering in the name of the Lord, wenn du dich nicht im Namen des Herrn versammelst, if you are gathering, if your gathering is in the name of friends, wenn deine Versammlung im Namen von Freundschaft name ist, of the natural family, im Namen der natürlichen the Familie, name of celebrating birthday, im Namen von Geburtstag, or celebrating a marriage, und von Hochzeit. Christ is not there. Da ist Christus nicht. He is only where his name is. Er ist nur da, wo sein Name ist. Amen. Amen. He said, where two or three are gathered in my name. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. My motive is their motive. Wenn mein Motiv ihr Motiv if ist. I am the reason they are gathering. Wenn ich der Grund bin, weshalb sie sich feiern. Then he is there. Dann ist er da. If he is not there, wenn er nicht da ist, somebody is going to be there. Wird jemand anderes da sein. And that is Satan. Das ist der Teufel. Amen. Amen. I don't want to be involved in any gathering of Satan. Ich möchte nicht in irgendeine Versammlung, eine teuflische Versammlung involviert sein. Don't invite me, please, if it is all about celebrating flesh. Lade mich bitte nicht ein, wenn es darum geht, das Fleisch zu feiern. Don't invite me if it is all about your best friend. Lade mich nicht ein, wenn es um deine beste Freundin Amen. Geht. Don't invite me if it is all about the natural. Wenn es um das Natürliche geht, die natürliche Familie. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Who pray for us matters a lot. Wer für uns betet, ist sehr wichtig. Amen. Amen. I don't accept everybody's prayer. Ich akzeptiere nicht das Gebet von jedem Menschen. I pick and choose who I accept his prayer. Ich entscheide, wessen Gebet ich annehmen Amen. Will, nicht. Because if you don't pick and choose who pray for you, you will be in problem. Wenn du nicht entscheidest, wer für dich betet, wirst du ein Problem haben. Amen. Amen. I don't accept everybody's prayer. Ich akzeptiere nicht das Gebet von jedem Menschen. Praise the Lord. Halleluja. We will still go to a place, just a place to show you that. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. If you do not know how to hear from the Holy Spirit, wenn du nicht weißt, wie man von dem Heiligen Geist hörst, and in your gathering, und in deiner Versammlung, you want somebody to pray. Du möchtest, dass jemand für dich betet. You know, if you don't know how to hear from the Holy Spirit, wenn du nicht weißt, wie man vom Heiligen Geist hört, choose your pastor. Entscheide dich für den Pastor. Or one of the children in your ministry. Oder einer in der the ministry you attend. Kinder Gottes, die in deiner Gemeinde sind. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The Sunday celebration was all about the flesh. Die Feier am Sonntag war fleischlich. And I hate to go to places like that. Und ich hasse es, an Orte zu gehen, die so sind. Where Christ is not being preached. Wo Christus nicht gepredigt wird. I'm not against dancing. Ich bin nicht gegen Tanzen. In our dancing we celebrate Christ. In unserem Tanzen feiern wir Christus. We dance unto him. Wir tanzen für our ihn. Our dancing is praising him. Wir preisen ihn damit. Amen. Amen. I'm not praising Satan. Und nicht den Teufel. In whatever decision you take. In jeder Entscheidung, die wir treffen. If it doesn't glorify Christ, wenn es Christus nicht verherrlicht, dann verherrlicht es den Teufel. Don't just do something just glory that is just there that is not glorify one of these people. Wir können nicht etwas Neutrales einfach. There is no number three. Es gibt nichts Neutrales. It's not of Christ, but I'm also it's not of Satan. There's man kann nicht sagen, like es ist nicht vom Teufel, es ist auch nicht von Christus. Praise the Lord. Halleluja. You know, involving things that is not of Christ. Let us learn to hate it. Lass uns hassen Dinge hinzuzufügen, die nicht von Christus sind. I don't want to go to anywhere where I cannot represent Christ. Ich möchte nirgendwo hingehen, wo ich Christus nicht repräsentieren kann. For example, his daughters. His daughters zum Beispiel. Amen. You know, his daughters is not about selling clothes. Bei Stotters geht es nicht darum, Kleidung zu verkaufen. If it is about selling clothes, you know, there are some through his daughter that are here today in this ministry. Amen. Wenn es darum geht, Kleidung zu verkaufen, es gibt Leute, die hier sind wegen his daughters. Amen. No, no, where the stores they sell clothes today, they don't invite people into their churches. Or, amen. It's not, you know, if you look at his daughters, for example. It's not about selling clothes, buying and selling. Weißt du, das geht it's nicht darum, preaching Christ. Kleidung zu verkaufen oder zu kaufen, sondern darum, Christus zu predigen. Amen. And that's why it can open the door for God's children that are hungry of the truth to always come in. Deswegen öffnet es die Tür für Kinder Gottes, die hungrig sind. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. On Sunday we talked about there's a difference between you are in the kingdom and you are close to the kingdom. Am Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass es einen Unterschied gibt, im Königreich Gottes zu sein und in der Nähe vom Königreich. You know those that are close to the kingdom. Die Leute, die in der Nähe vom Königreich sind, they can also preach Christ. Sie können auch Christus predigen. Amen. They can talk. They can pray in the name of Jesus. Sie können im Namen von Jesus beten. And they can also even pray and raise the dead. Sie können auch beten und die Toten auferwecken. And remember what Jesus said. Aber erinnert euch daran, was Jesus sagt. He said, sagt. On that day he will tell you, get away, you workers of iniquity. Er wird an dem Tag sagen, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. You have to be in the kingdom of Christ. Du musst im Königreich von Christus sein. We were in Mark 12, verse 34. Wir waren in Markus 12, Amen. 34. I still come back to that very place of talking about the Father. Amen. Amen. Mark 12, verse... Praise the Lord. Hallelujah. Mark 12. I'm coming. Verse 34, please. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 12, verse 34. Markus 12, 34. And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, thou art not far from the kingdom of God. That you are not far from the kingdom of God does not mean you are in the kingdom of God. Dass du nicht weit weg vom Königreich Gottes bist, heißt nicht, dass du im Königreich Gottes bist. This person answered well. Diese Person hat richtig geantwortet. Amen. Mm-hmm. The answer, the question was correct. Die Antwort, die er Jesus gegeben hat, war richtig. That Jesus said, you are not yet there. Jesus hat gesagt, du bist dennoch noch nicht da. Amen. Amen. Go to Matthew 8. Matthäus 8. Matthäus 8, 11 und 12. And I say unto you, that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Amen? Amen. Amen. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Praise the Lord. Hallelujah. We call them the children of the kingdom. Amen. Amen. You know, in the party. Auf der Feier. You know, people love party more than they go, more than going to church. Leute gehen lieber zu feiern als zur Gemeinde. Invite them to the church. Nur die, wenn du sie zur Gemeinde einlädst, sind sie nicht da. Aber lad sie zur Feier ein. And that is why we have to seize the opportunity to preach today when the party. Also müssen wir die Gelegenheit nutzen, auf Feiern zu ihnen zu predigen. Amen. Amen. If you invite them to the church, they might not. Most of them, they don't even listen. Aber wenn du sie zur Gemeinde einlädst, hören viele nicht That's zu. In the party. Aber auf der Feier. Amen. Paul talks. He said we have to make use of every opportunity. Sollten wir jede Gelegenheit nutzen. Praise the Lord. Hallelujah. The love coming to the party. Sie lieben es, zur Feier zu kommen. The love, you know, the gathering. Versammlung. You do not even mention Jesus. Wo es nicht um Jesus geht. You see, the love going there. Sie lieben es, dorthin zu gehen. But you know, use the opportunity. Aber nutze die Gelegenheit. Because no one knows the time. Denn niemand kennt die Zeit. Amen. Amen. You don't know the time when they are going to be able to even accept that Christ. Du weißt nicht, wann sie Christus akzeptieren werden. How that truth can come to them, how that they can get it. Zu ihm kommen kann. Just a word from you ein in Wort that celebration can change somebody's life. Kann das Leben eines Menschen verändern. It can change somebody's life. Es kann das Leben eines Menschen verändern. God can through you, through that word that we are going to speak today, Gott kann das bring Wort them to himself. Zu ihm selbst bringen. And they now become God's children. Dann werden sie Kinder Gottes. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Look at Matthäus 24. Matthew 24:36. But of that day and hour knoweth no man, nor not the angels of heaven, but my Father only. Go to Ephesians 5. Praise the Lord. Hallelujah. Ephesians 5:16. He said, redeeming the time because the days are evil. Is somebody getting it? Amen. Make use of the time. Wir sollen die Zeit nutzen. Make use of the time because you don't even know what is going to happen the next minute. Wenn nicht das, was in der nächsten Minute passieren kann. Amen. Amen. If you remember the thief on one side of Jesus Christ. Zur Rechten von Jesus Christus. You know, it was just a short time. Ein kurzer Moment war es. But it was able to save that man. Es hat gereicht, um diesen Mann zu retten. That man was saved. Dieser Mann wurde errettet. Amen. Amen. You know, a little time that you call little time can save somebody. Ein bisschen Zeit kann jemand retten. Are you getting the point? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us use, you know, the Lord. We all, even the party. I did not want to be there. But ich wollte gar nicht zu der Feier gehen. Because we thought that my husband the next day he would be going to work. Weil wir eigentlich damit gerechnet haben, dass man eh mal am nächsten Tag arbeiten Amen. Muss. And we now discover he's free, then we said, okay, let us go. Und er hatte doch frei und deswegen sind wir gegangen. You know, getting there, I wanted to say, why did I even come? Und als ich dann da war, habe ich mich gefragt, wieso bin ich überhaupt gekommen? And the Lord said, because of some correction. Sagt, ja, weil ein paar Dinge korrigiert it werden sollten. Good I'm there. Es ist gut, dass ich da bin. To see that there's something to be corrected. Damit ich sehe, dass es Dinge gibt, die korrigiert werden müssen. Praise the Lord. Halleluja. Ephesians 5. Epheser 5. Verse 16. He said, redeeming the time. Because the days are evil. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Paul said, Paulus we sagt, are to make use of any given time. Wir sollen die Zeit nutzen. Don't allow that time to be wasted. Die Zeit soll nicht vergeblich sein. The opportunity you have. Die Gelegenheit, die du Amen. Hast. Amen. Tomorrow might be too late. Morgen ist es vielleicht schon zu spät. Praise the Lord. Halleluja. Those you met there on that party, die, you might not see hast, them again. Siehst du vielleicht nicht mehr, nie wieder im Leben. Amen. Amen. The word of God, the word of God is being preached there. Wenn Gottes Wort dort gepredigt wird. Christ's word is being mentioned there. Wenn das Wort von Christus dort erwähnt you can wird. Save somebody that you don't even know will be saved. Und du weißt noch nicht mehr, wer es ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let me quickly pull this. I still have it in the front. I still have it later. Amen. Amen. Go to Proverb 15. Sprüche 15. Proverb 15. Proverb 15. I'm not judging anybody. Ich richte niemanden. That I judge the spirit. Ich richte den Geist hinter den Dingen. Amen. Amen. I judge the inside of things. Ich richte über das Innere von Dingen. If I'm going to allow somebody pray because I prayed in his or her birthday. Wenn ich jemanden erlaube, our marriage, that's flesh. Auf meiner Veranstaltung zu beten, weil er mich auch weil diese Person mir auch erlaubt hat, auf seiner Veranstaltung zu beten, ist das fleischlich. That is flesh. We are to allow the Holy Spirit to work. Wir müssen zulassen, dass der Heilige Geist arbeiten kann. Amen. If you do not know how to hear the voice of the Holy Spirit. Wenn ich weiß, wie man die Stimme des Heiligen Geistes if hört. If your pastor is there, tell your pastor to pray. Wenn ein Pastor auf der Veranstaltung ist, dann bitte ihn darum, if dass he's not beten. There, you know the children wenn er nicht da ist, in your ministry, they kannst are there. Immer noch die Leute in deiner Gemeinde Amen. It's not even, you know, we can just let us forget about all. Amen. But for it is also for your own protection. Because you do not know what it is. Man könnte prayer sagen, matters a lot. Es ist nicht der Rede wert, was am Sonntag passiert ist, aber es ist wichtig, dass wir daraus lernen, weil Gebet wichtig ist. Proverb 15. Sprüche 15. Amen. Amen. Verse 8. Vers 8. He said, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. But the prayer of the upright is delight. The prayer of the wicked. Das Gebet der Gottlosen. He said it is an abomination to the Lord. Ist dem Herrn ein Greuel. Amen. Amen. You know what man has said. Dass wir Menschen akzeptieren. Lass das ist, was er will. Amen. Amen. It's not you to picking and choosing who is good. Nicht wir, die wir entscheiden, wer gut ist und wer Amen. Nicht. The sacrifice of the wicked das Opfer der Gottlosen abomination to the Lord. Ist dem Herrn ein Greuel. But the prayer of the upright das Gebet der Aufrichtigen aber ist ihm wohlgefällig. Amen. Amen. You can see why I do not accept people's prayer. Deswegen sieht ihr, weshalb ich das Gebet nicht von jedem akzeptiere. I thank God that, you know, even before this time, I have learned to see the inside of things before I accept prayer. Vorher habe ich schon erkannt, dass ich das Innere von Dingen erstmal erkennen muss, bevor ich ein Gebet akzeptiere. You know, once any pastor can just come out to them. If you I need a prayer, come out. You know, people rush out. Es gibt viele Pastoren, die jede Sekunde beten müssen für irgendjemanden, für irgendwas. Und Leute akzeptieren das einfach, diese Gebete. You know, I went to a church years ago. Ich bin vor vielen Jahren zu einer Gemeinde gegangen. And I was there. I listened to the message. Ich habe mir die Botschaft angehört. And I could see that there's nothing. Ich konnte sehen, da ist nichts. Da ist keine Wahrheit. And that the lady said he wanted to pray for people. Und die Frau hat gesagt, sie möchte für Menschen beten. And he would pour oil on their head. Und sie wird Öl über ihre Köpfe gießen. And they called for a lot. She went out. Und viele sind dahin gegangen. But I just sat down and refused to go out. Ich habe mich geweigert. Amen. But she was so focused on me. Aber sie war sehr fokussiert that auf I mich. I refused to go out. Ich habe mich geweigert. Because I could see that the truth is not there. Weil ich sehen konnte, dass die Wahrheit da nicht Amen. Ist. Amen. And I thank God that I did not even go out. Und ich bin dankbar, dass ich nicht dahin gegangen Amen. Bin. Because you know, until things can pollute you. Dinge können dich verunreinigen. You can't be initiated in different ways. Through things. Geister through können prayer. Durch Gebet auf dich kommen. Some people that they are how they are being initiated, they don't even know how. Leute wissen gar nicht, wie sie in eine geistliche Gefangenschaft through geraten. Through just prayer, little prayer, you can be initiated into durch ein, evil world. Durch ein kleines Gebet kannst du einfach hineingefügt werden. Amen. Werden. I thank the Lord that I refuse to do that. Ich danke Gott, dass ich mich geweigert habe, das zu tun, das zuzulassen. Maybe because of what I've heard before. Vielleicht wegen dem, was ich gehört habe. No, because I know some of the ladies pastors. Denn ich kenne eine der Pastoren dieser Frau. That live here in this country. Die hier in Deutschland leben. And they have a ministry here. Und sie haben Gemeinden. And I've listened to this man's message. Und ich habe mir die Botschaft and dieser the Lord have sent me message to this very pastor. Und der Herr hat mir auch sogar schon eine Botschaft für diesen Menschen geschickt. Amen. Zu diesem Pastor and geschickt. This pastor even he always rejects he's dead today. Amen. Also der Pastor hat immer das verweigert, was ich ihm always gesagt habe. Always rejecting and rejecting and rejecting. Immer wieder verweigert. And I was always we went to their church once or twice. Waren and I corrected seiner, I wanted to help him Gemeinde. And tell him that your message und ich wollte ihm helfen, is not sagen, the right one. Deine Botschaft ist nicht richtig. But she always kicked everything out. Aber he always said no to everything. Aber I say. Er hat immer Nein gesagt zu dem, was ich gesagt habe. Even before he died, the Lord revealed things to me. Und das und bevor er dann halt verstorben ist, hat der Herr mir auch vieles über ihn offenbart. I told the wife. Ich habe der Frau gesagt. I told the man said he was so angry with me. Der Frau, and Frau oder Mann jetzt? The husband. I told the wife. Okay. Then and now the wife accepted it. Then and now I told the wife give the phone to your husband. I want to speak to your husband. Ich habe es der Frau erzählt und sie hat es akzeptiert, aber ihr Mann hat es nicht akzeptiert. And the man he was so angry. Er war wütend. So I dropped the phone. Deswegen habe ich das einfach so hingenommen. Amen. After telling him what the Lord wanted me to reveal to them. Nachdem ich ihm das weitergegeben habe. I did not hear from them any longer until I heard that the man was dead. Als ich dann gehört habe, dass er verstorben ist. Very young man. Amen. Er war nicht alt. Praise the Lord. Halleluja. Let us learn to listen to lass the Holy lernen, Spirit. Dem Heiligen Geist zuzuhören. Amen. Amen. It is not because somebody is not going to my church. Es geht nicht darum, dass weil eine Person nicht in unsere Gemeinde geht. Amen. It's not because of that. Ich will Leute nicht in diese Gemeinde gehen. Amen. I always want to know people. Ich möchte Leute erstmal kennen. Amen. I always want to know what you believe. Was diese Leute glauben. Amen. Do you believe the Christ that I believe? Glaubst du an den Christus, an den ich you glaube? You believe on the Holy Spirit. Glaubst du an den Heiligen Geist? Is the Holy Spirit the one guiding you? Ist der Heilige Geist derjenige, der dich leitet? Amen. Or you don't even believe in the Holy Spirit. Glaubst the du noch nicht mal an die Kraft des Heiligen Geistes? Amen. Some, they fight you because you believe. You cannot even tell or speak anything about the Holy Spirit in their midst. Zwei Leute, sie werden mit dir diskutieren, weil sie einfach den Heiligen Geist akzeptieren wollen. How can I, you know, have such people, you know, and as a best friend? Aber wie können dann so welche Leute meine besten Freunde sein? I don't have any best friend. Ich habe keine besten Freunde. Christ as my best friend. Ich habe Christus als meinen besten Amen. Freund. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The prayer of the wicked. Who are the wicked? Wer sind die Gottlosen? The Pharisees. Die Pharisäer. Those that hate the truth. Die Wahrheit hassen. The Pharisees are still everywhere today. Die Pharisäer sind immer noch da. You know, those that we condemn you for doing for this or that. Menschen, die dich wegen der Wahrheit verurteilen. That are never hungry of the truth. Die die Wahrheit nicht suchen. They are never hungry of the truth. Sie suchen nicht nach der Wahrheit. For them, it's all about what they desire to hear. Es geht immer um das, was sie hören möchten. What they believe is good for them. Mein Gut. Nein, für sie selbst. We go there later. You know, he went to Jesus. Er ist zu Jesus gegangen. And you know, to ask questions. Fragen zu stellen. And Jesus answered him. Und Jesus hat ihm geantwortet. Amen. Amen. And you know, this man. Dieser Mann was not even hungry of Christ. War nicht hungrig nach Christus. He did not receive Christ. Er hat Christus nicht empfangen. Amen. Amen. We will go there later, so that I compare two people, that you will see the difference between these two people. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit is back into us today. Der Heilige Geist ist wieder in uns. Amen. Amen. The Holy Ghost is back into us. Der Heilige Geist ist wieder in uns. Before the fall, you know, we went there, we were there on Sunday. Vor dem Sündenfall. You know, before the fall, the Holy Spirit was inside Adam. War der Heilige Geist in Adam. And after the sin. Nach der Sünde. Amen. After disobeying God. Nachdem er Gott missachtet hat. The Holy Spirit now left him. Hat der Heilige Geist ihn verlassen. Amen. Amen. And in all, if you look at the Bible carefully, wenn wir uns die Bibel anschauen, you can understand verstehen why wir, Jesus raised the dead. Weshalb Jesus die Toten auferweckt hat. Amen. Example, you know, Lazarus from the dead. Weshalb er Lazarus von den Toten auferweckt hat. He was not talking about the natural raising up from the dead. Er hat nicht über das über die natürliche Auferstehung gesprochen. He was talking about our salvation. Sondern über unsere Errettung. Amen. Amen. The Lord was talking about our salvation. Der Herr hat über unsere Errettung gesprochen. That the Holy Spirit is coming back. Dass der Heilige Geist zurückkommt. He's coming back into us. Er kommt zurück in uns that hinein. We will live and never die again. Dass wir leben und nicht mehr sterben werden. And that's why if you have the Holy Spirit, wenn wir den Heiligen Geist haben, live forever. Leben wir für immer. Amen. Amen. After here, this earth, this world, there is still, you still continue to live forever. Wir leben weiter. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to John 11. Johannes 11. John 11, verse 19. Johannes 11, Vers 19. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary sat still in the house. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Jesus said unto her, your brother shall rise again. Praise the Lord. Hallelujah. Just like we were once dead. So wie wir einst tot waren. And we are back again. Und jetzt lebendig. Amen. Amen. We have the Holy Spirit in us again. Wir haben den Heiligen Geist wieder in uns. We have Christ in us again. Wir haben Christus in uns. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. You know, salvation is not future, it's now. Die Errettung liegt nicht in der Zukunft, sondern jetzt. Amen. Amen. You are not going to be saved in the future. Du wirst nicht in Zukunft irgendwann gerettet, wenn du jetzt schon gerettet bist. Salvation is right now. Die Errettung ist jetzt. You know, you are not going to be saved after you died here. Du wirst nicht errettet, no here. Nachdem du you died naturally. Bist. Amen. You are not going to be saved. Du wirst nicht errettet. You are saved here before death. Du musst jetzt errettet sein. Praise the Lord. Halleluja. Jesus said unto her, verse 25, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Is somebody getting it? Though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believe in me shall never die. Shall never die. If you have the Holy Spirit in you, and you keep on paying attention to Christ, Christus aufmerksam zuhörst, he said you will never die. Wirst du nicht sterben. Amen. Amen. If you have Christ in you, in Christus in dir, and you allow the Holy Spirit to keep on directing you, dass der Heilige Geist dich weiterhin leitet, he says you will never die. Wirst du nicht sterben. Somebody getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. He said, believest thou this? Do you believe this? Glaubst du das? She said unto him, verse 27, yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. And when she had so said, she went her way and called Mary, her sister, secretly, saying, the Master is come and called for thee. As soon as she heard that, she arose quickly and came unto him. Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him. The Jews then, which were with her in the house, and comforted her, when she saw Mary. When they saw Mary, that she arose up hastily and went out, followed her, saying, she goeth unto the grave to weep there. Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou had been here, my brother had not died. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping, which came with her, he groaned in the spirit and was troubled, and said, where have you laid him? They said unto him, Lord, come and see. Jesus wept. Then said the Jews, behold how he loved him. And some of them said, could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died? Jesus therefore again groaned in his spirit, in himself, coming to the grave. It was a cave, and a stone laid upon it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, in all this, Jesus was explaining the power of salvation. In all diesen Geschehnissen hat uns Jesus die Kraft der Errettung gezeigt. He was demonstrating the power of salvation. Er hat gezeigt, wie die Kraft der Errettung. How God's children will never die anymore. Wie die Kinder Gottes nicht sterben werden. Amen. Amen. Because he came to solve er ist gekommen, the problem of sin. Um das Problem der Sünde zu beseitigen. The Holy Spirit is back into us again. Der Heilige Geist ist wieder in uns. And this time is forever. Diesmal ist es für if immer. If we believe, wenn wir glauben. Amen. Amen. If we allow him, wenn wir es zulassen. If we believe, wenn wir glauben. We will not see death. Werden wir den Tod nicht sehen. The Holy Spirit is living in us forever. Der Heilige Geist lebt für immer in uns. The absence of the Holy Spirit is death. Die Abwesenheit des Heiligen Geistes bedeutet Tod. It means the real death. Der wahre Tod. What God called death is the real death. Das, was Gott Tod nennt, ist der wahrhaftige and not Tod. What man called death. Nicht das, was der Mensch Tod nennt. Jesus did not tell us to fear Satan. Jesus hat nicht gesagt, dass wir den Teufel fürchten Amen. Sollen. Amen. We are not afraid of Satan. Wir haben keine Angst vor dem Teufel. He did not tell us to fear Satan. Er hat nicht gesagt, wir sollen den Teufel fürchten. Why don't we allow people to pray for us? Deshalb lassen wir nicht zu, dass Gott für uns beten. Why do we have to check the spirit? Deshalb prüfen wir den Geist. Amen. Amen. Because it's not because of Satan. He nicht can't wegen do dem Teufel. Us nothing. Er kann uns nichts antun. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. But to fear what is called death. What Christ called death. Aber um das zu fürchten, was Christus Tod nennt. What is, what he called death. Was er Tod nennt. Which means the Holy Spirit departing from us. Wenn der Heilige Geist nicht in uns ist. And not what man called death. Und nicht das, was der Mensch Tod nennt. Praise the Lord. Halleluja. You know in John 15, Johannes 15, Jesus talks about himself. Jesus spricht von sich selbst, dass er in uns lebt und wir in ihm leben. He said, without the Holy Spirit, we ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. If without Jesus, we can do nothing. Ohne Jesus können wir nichts tun. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. It also been without believing Christ, das heißt, ohne Christus zu glauben, können wir nichts tun. He taught us of one fear. Es gibt eine Furcht, die wir haben sollen. There is only one fear in the Bible. Eine Furcht, die wir haben Amen. Sollen. Only one fear. Go to Hebrew. Amen. Hebräer. Praise the Lord. Halleluja. You know that we are careful about things. What have we know? Those we move with. Those you know. Those things we do. What we choose. Does not mean we are afraid of Satan. We are not afraid of Satan. Nur weil wir das prüfen, was wir tun oder die Sachen, für die wir uns entscheiden, heißt es nicht, dass wir Angst haben vor dem Teufel. Satan has been defeated. Der Teufel wurde besiegt. Amen. Amen. He's a loser. Er ist ein Verlierer. But there is one fear. Es gibt eine Furcht. Fear of not doubting die Furcht davor, an Christus zu zweifeln. You know, in Deuteronomy, you know, God said, don't marry them. In 5. Mose steht, dass Gott sagt, dass wir die Ungläubigen, die Gottlosen nicht heiraten sollen. He said, don't marry them. Wir sollen sie nicht heiraten. Why did he say don't marry them? Wieso sagt er das? Because he said they would take you away from me. Weil sie dich von mir wegnehmen werden. They would take that Holy Spirit away wenn from you. Den Heiligen Geist von dir wegnehmen. Is somebody getting it? Amen. Amen. They will take the, you know, you will reject and ignore the Holy Spirit. Du wirst den Heiligen Geist verweigern. Amen. Und before you know it, you will join them. Bevor man es weiß, man Teil von ihnen. To join them is very easy. Es ist sehr einfach, ein Teil von ihnen zu werden wieder. You know, a rotten apple can easily spoil a good apple. Ein verschimmelter Apfel kann ganz schnell andere frische Äpfel mit verschimmeln. But a good apple cannot repair a bad apple. Aber ein frischer Apfel wird nicht dafür sorgen, dass der verschimmelte Apfel wieder frisch ist. Amen. So join evil is so easy. Es ist einfach wieder ins Böse reinzugehen. You know what is difficult. Wisst ihr, was schwierig ist? Join the good. In das Gute zu kommen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Jesus told us one rest, one fear, what we are to fear. Jesus hat uns vor einer Furcht gewarnt. He said, fear not to rest. Fürchte dich davor, nicht in diese Ruhe einzugehen. Dass wir nicht an den Heiligen Geist glauben. Fear not to hold on to Christ. Nicht Christus festhalten. Fear, you know, the fear. Die Furcht. Of not resting. Sich nicht ausruhen zu können. How do you rest? You wir rest by believing Christ. Wenn wir an Christus glauben. Once you are believing Christ, you are resting. Glauben, ruhen wir uns aus. That's how to rest. And that is the true rest. Das ist der wahre, das ist die wahre Ruhe. The true rest is believing wahre the Ruhe truth. Ist, dass wir an, der, an die Wahrheit glauben. You know, there's a fake rest on earth today. Es gibt eine falsche Ruhe hier. The auf Bible said there is no die Bibel rest sagt, for man. Es gibt keine Ruhe für die Gottlosen. Man never rest. Der Mensch no ruht sich nicht God, aus. There's no rest. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. The fear of not resting. Die Furcht davor, sich nicht ausruhen zu können. The fear of not believing Christ. Nicht an Christus zu glauben. If you believe he is doing the job while you are resting. Wenn wir an ihn glauben, ruhen wir uns aus, während er wirkt. Believing him is our rest. An ihn zu glauben, das ist unsere Ruhe. Gottes Ruhe. Is the true rest. Das ist die wahrhaftige Ruhe. Amen. Amen. We go to this Hebrew. Amen. Hebräer. How to rest? Wie wir uns ausruhen Christ's kingdom. Im Königreich von Christus. There is no rest in the natural kingdom. Es gibt keine Ruhe im natürlichen Königreich. No rest in the kingdom of Satan. Keine Ruhe im Königreich des Teufels. Amen. Amen. There is not a rest there. Es gibt keine Ruhe dort. You know, when you are sleeping, even when you are sleeping, you never, you are not even resting. Wir schlafen, da ist immer noch keine Ruhe. Once you wake up, the problem continues. Das you can still immer see noch das, clean and bleibt. Clean. Christ's rest takes away all the problems. Aber die Ruhe von Christus nimmt die ganzen Probleme weg. Amen. The rest in the natural kingdom is die fake Ruhe rest. Im natürlichen Königreich ist eine falsche Ruhe. You can only rest in Christ's kingdom. And that is believing Christ. Du kannst dich nur im Königreich von Christus ausruhen, indem du an Christus glaubst. Praise the Lord. Halleluja. In Hebrew, we are already in Hebrew, Hebrew 3. Hebräer 3. From verse 4. 4. He said, for every house is builded by some man, but he that builds all things is God. Amen. Amen. And Moses verily was faithful in all his house as a servant for a testimony of those things which were to be spoken after. But Christ as a son over his... You know, Moses was a servant. Moses war ein Knecht. But Christ a son. Aber Christus der somebody Sohn. Get in it. Mm-hmm. Amen. Christ, that Christ as a son over his own house, whose house we are. Whose house are we? If we hold fast, if we believe, wenn wir glauben, if we hold fast, the confidence and the rejoicing of the hope, firm unto. The end. If you hold fast until the end. Bis zum Ende. Amen. Amen. Wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you will hear his voice, harden not your heart. Amen. Amen. A lot of us harden our hearts. Viele von uns, wir verhärten unsere Herzen. Amen. Don't argue with the Holy Spirit. Diskutiere nicht mit dem Heiligen Geist. Lass zu, dass er dich leitet. Harden not your heart, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. When your father tempted me, prove me, and say, and saw my works 40 years. Wherefore, verse 10, I was grieved with that generation and said that, and said, they do always err in their heart, and they have not known my way. Know his ways. Erkenne seine Wege. He want us to know his ways. Er will, dass wir seine Wege kennen. He want us to love what he loves. Er will, dass wir das lieben, was er liebt. And he want us to hate what he hates. Und das hassen, was er hasst. Somebody get in it. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Evil heart of unbelief. Bösartiges Herz. The Holy Spirit. Unglaubens. Amen. Mm. But exhort one another daily, while it is called today. Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Verse 14. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Praise the Lord. Hallelujah. You always talk unto the end. Er spricht immer bis zum Ende. To the end. Bis ans Ende. Our believing Christ should be to the end. Unser Glauben soll bis ans Ende Amen. Reichen. Amen. Verse 15. 15. Why it is said, today, if you will hear his voice, if you will hear his correction, harden not your hearts, hört, as in the provocation. Verstört euer Herz nicht, wie For in der some, when they had heard, did provoke, habit not all that came out of Egypt by Moses, but with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned? Whose carcasses fell in the wilderness, and to whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not. So we see that they could not enter in because of unbelief. Then chapter 4 of Hebrew, from verse 1. Let us therefore fear. Hebräer 4, 1. Can you see the fear there? Seht ihr hier die Furcht? Can you help us to read verse 1? So lasst uns nur mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seiner Ruhe noch besteht. Let us therefore fear, lest a promise be left us of entering into his rest, and of you should any of you, sorry, any of you should seem to come short of it. Amen. Amen. For unto us was the gospel preached, as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Praise the Lord. Hallelujah. It's not just hearing, but nicht nur hören, sondern auch glauben. Amen. Amen. A lot of us hear, but we never believe. Viele von uns hören, aber wir glauben nicht. Amen. Amen. Some of us believe for some time, but wir glauben für eine Zeit und dann lassen wir los. We believe Christ forever. Aber wir sollten Christus für immer glauben. Amen. Amen. For we which have believed do enter into rest. If you believe, you rest. Wenn wir glauben, dann werden wir uns ausruhen. Amen. Amen. How to rest? Wie wir uns ausruhen, indem wir glauben. As he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the work were finished from the foundation of the world. Jenny, can you help us to read up to verse 6? Von 4 to 6. 4 bis 6. Mhm. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da nur noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen. Und die, welche zuerst die Heilsbotschaft verkündet worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind. Praise the Lord. Hallelujah. For he spake in a certain place of the seventh day on this wise. And God did rest the seventh day from all his works. He did not rest because he was tired. Er hat sich ausgeruht, weil er müde war. He rested because the work was finished. Er hat sich ausgeruht, weil das Werk vollendet war. Amen. Amen. You can rest. You know, people can rest because they are tired. Leute können sich ausruhen, weil sie müde sind. And you can rest because you have finished the job. Und du kannst dich ausruhen, weil du das Werk vollbracht hast. Both are not the same. And in this place, again, if they shall enter into my rest. Verse 6. Seeing therefore, it remained that some must enter therein. And they to whom it was first preached, entered not in because of unbelief. Again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said, today, if you will hear his voice, harden not your heart. For if Jesus, here is talking about Joshua, if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Therefore, remained therefore a rest to the people of God. Somebody getting it. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. The fear of never to rest. Die Furcht davor, sich ausruhen zu können. It means the fear of not believing Christ. Die Furcht davor, nicht an Christus zu glauben. The fear of the Holy Spirit departing from you. Die Furcht des Heiligen Geistes, dass er von uns weicht. Aber nicht die Furcht davor, dass der Teufel uns angreifen könnte. Irgendwas antun könnte. Can do you nothing. Ich kann uns nichts antun. Amen. Vers 10. 10. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Let us labor, therefore, to enter into that rest. See the labor, we still labor. Seht ihr die Arbeit, die wir tun? We labor to believe him. Wir kämpfen, um an ihn zu glauben. Amen. Because everything outside will be telling you it's not working. Ja, alles um uns herum sagt uns, dass es nicht funktioniert. They will be telling you the work with the word of God pass away with the apostles. Dass Gottes Wort Vergangenheit ist. They will be telling you the lies. Dass es Lügen sind. But he said, let us labor, therefore, to enter into that rest. Lest any man fall after the same example of unbelief. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joint and marrow, and is a discerner of the thought and intent of the heart. There's something there in this verse 12. Amen? Amen. Very powerful. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said, if you believe in me, you will never die. Jesus sagt, wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr niemals sterben. Praise the Lord. Hallelujah. If we believe in him, wenn wir an ihn glauben, the Holy Spirit will never depart from us. Wird der Heilige Geist nicht von uns weichen. Amen. Amen. And you will continue to rest. Du wirst dich weiterhin ausruhen. You know, when people die, die Menschen sterben, people on earth, the living, those that believe, they are still living. Die Menschen, die zurückbleiben, you know, they are always telling them, rest in peace. Sagen oft, ruht in Frieden. Amen. Rest in peace. Ruht in Frieden. To die the natural death does not mean you are resting in peace. Aber einen natürlichen Tod zu erleiden, bedeutet nicht, dass wir dass wir wirklich schon in der Ruhe sind. Without the Holy Spirit, without Christ, ohne Jesus Christus, you are already in hell. Sind wir schon in der Hölle. Amen. Amen. Without Christ, it means Christus, the continuation of hell if you die. Bedeutet es, dass die Hölle einfach nur weitergeht für dich. Amen. The place of torment that you are going. An diesen Ort, der. There is no rest in peace in a place of torment. An dem Ort der Qual. Amen. Amen. Denn da ist kein Frieden, wo Qual herrscht. Amen. For those who do not have Christ before they die. Für die, die Christus nicht haben. Praise the Lord. Hallelujah. I will quickly go come to this side before we close. Amen? Amen. In Luke 3, verse 38. Lukas 3. Luke 3, verse 38. 38. about son of somebody. You know that this is the parents, you know, parents of somebody. It's talking about the parents and the children. Hier geht's um das Geschlechtsregister, den Stammbaum. And at the end, you know, talked about Adam. Am Ende geht es um Adam. Are you there, please? Which is a which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. You see there. Adam is called the son of God. Adam wird der Sohn Gottes genannt. Amen. Amen. Why? Because he have the Holy Spirit. Weil er den Heiligen Geist hat. In sich. Amen. Amen. You have the Holy Spirit in you. Haben wir den Heiligen Geist in uns? You are the Son of God. It means, you know, you are loved. It means you allow the Holy Spirit to direct you. Das Heilige Geist uns leitet. Amen. Amen. Those who are led by the Spirit, of God, die durch den Heiligen Geist, durch den Geist geleitet werden, sind die Söhne Gottes. Again, Jesus talks about those that are not yet in the kingdom. Jesus spricht über die noch nicht im Königreich sind. To be in the kingdom and to be close to the kingdom are two different things. Im Königreich zu sein und nah am Königreich zu sein ist nicht das Gleiche. Amen. Amen. We were in Mark 12. Yes, somebody answered well. Wir waren bei Markus 12, wo jemand geantwortet hat. You know how Jesus said, you are not yet there. Jesus hat gesagt, wir sind noch nicht da. You know that you answer well does not mean you are there. Dass du richtig antwortest, heißt nicht, dass du noch nicht da bist. And that you don't answer well does not mean you are not there. Und dass du nicht richtig antwortest, heißt auch nicht, dass du nicht da bist. Amen. You know, they might ask you a question and you did not even answer it well. Vielleicht hat man dir eine Frage und du beantwortest sie falsch. You know, that does not mean you are not there. Das heißt nicht, dass du nicht im Königreich Gottes bist. The question is, where is the answer coming from? Frage ist, woher kommt die Antwort? Who answered through you? Wer antwortet durch dich? Is it what Christ called well? Well, to call something well is to say it is correct. Ist das, was Christus richtig nennt? Is that what Christ called well? Ist es das, was Christus or richtig what nennt? Man called well? Oder was der Mensch richtig nennt? Is somebody getting it? Is it imitation? Is it a copy? Ist es eine Kopie? Remember Jesus. Erinnert euch an Jesus. Paul, I know. Kenn ich. Paulus kenn ich. Wer bist du? There was a copy here. Da war eine Kopie. And there was a problem. Ein Problem. Amen. The flesh might not know who is who. Das Fleisch weiß vielleicht nicht, wer ist. But the spirit always knows. Weiß es ständig. Amen. Amen. We were also in Matthew 8, where Jesus talks about those that will enter and those that will not enter. Wir waren auch bei Matthäus 8, wo steht, die Leute, die in das Königreich eingehen werden und die es nicht tun werden. Praise the Lord. Hallelujah. Where Jesus talks about, he said, those that call themselves children of the kingdom shall be cast out. Die sich Kinder des Königreiches nennen, werden hinausgeworfen. You know that to pray the prayer of salvation does not really mean you are saved. Dass du als Erlösungsgebet gesprochen hast, heißt nicht, dass du errettet bist. Under law, you are never saved. Weil im Gesetz bist du nicht errettet. Is somebody getting it? Amen. Amen. Under law, and you continue to be dead. You are never saved. Bist du nicht errettet. Because you wrestle against the Holy Spirit. Weil du gegen den Heiligen Geist kämpfst. Is somebody getting it? Amen. Amen. You fight against the Holy Spirit. Kämpfst gegen den Heiligen Geist. It means the grace of God is not in your life. Die Gnade Gottes ist nicht in deinem Leben. You are saved by the grace of God. Wir sind nur durch die Gnade Gottes errettet. Go to James. Let us go to James. Somebody, are you understanding it? Jakobus. Praise the Lord. Hallelujah. Under law you are never safe. Und unter dem Gesetz bist du nicht sicher. So, until you are. If you wrestle against God, against the Holy Spirit. Wenn wir gegen den Heiligen Geist kämpfen. The grace does not belong to you. Nehmen wir nicht in der Gnade. Talk about giving grace to the humble. Er ist gnädig gegenüber den Demütigen. Amen. It says that verse 5, let's start with 5 and 6. That is James 4, 5 and 6. Jakobus 4, 5 and 6. So do you think that the scripture said in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? The spirit of Christ that is in us is jealous. Der Geist Gottes in uns ist eifersüchtig. Amen. Amen. But he giveth more grace. Wherefore he said, God resists the proud, but giveth grace unto the humble. He resists. You know how to resist something. Weißt du, wie man widersteht? How to fight something. You fight something. Niemand bekämpft. He said he resists the proud. Er widersteht den Hochmütigen. But he giveth grace to the humble. Den Demütigen aber gibt er Gnade. You are under law. You are the proud. Wenn wir im Gesetz leben, gehören wir zu den Hochmütigen. You believe you can save yourself. Wenn wir dann glauben, dass wir uns selbst retten können. You believe in your five senses. Wir glauben an unsere fünf Sinne. You never depend on Christ. Verlassen uns nicht auf Christus. Somebody getting it. Mm-hmm. Amen. Amen. And you wrestle against God. Wir kämpfen gegen Gott damit. It means his grace does not belong to you. Das heißt, seine Gnade gehört uns nicht. He only gives grace to the humble. Er gibt nur den Demütigen. Those that submit to him. Die sich ihm hingeben. That do not resist him. Die ihn nicht widerstehen. That he do not resist. Gegen die er. It's only Christ. It's only through Christ that. Durch Christus. God does not resist us. Widersteht Gott uns nicht. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Start choosing according to the flesh. Du musst aufhören, nach dem Fleisch zu wählen. Amen. Amen. Start choosing according to the flesh. Du musst aufhören, nach dem Fleisch zu wählen. You know, in James 2, let me quickly just add this, because of we are still in James here. Jakobus 2. Let's now. Vers 9. He said that if you have respect to a person, you commit sin. If you choose person according to the flesh, you commit sin. Wenn ihr Person anseht nach dem Fleisch, dann ist das eine Sünde. Jakobus 2, Vers 9. James 2, Vers 9. If you have respect to persons, wenn ihr Person anseht, we see Christ in us and not because I pray in his Christus hat unser Ansehen verdient. Niemand anderes, kein anderer Mensch. Ein Amen. Mensch kann sich das Ansehen nicht verdienen. Wir müssen das tun, was der Heilige Geist uns sagt und nicht das, was wir selbst entscheiden, Amen. Was wir gut heißen. And if you do not know how to hear from the Holy Spirit, wenn wir nicht wissen, wie wir vom Heiligen Geist hören, kannst Amen. Du deinen Pastor darum bitten, zu beten. But if you have respect to persons, you commit sin. Wenn wir Leute ansehen, dann ist es eine Sünde. Somebody getting it. Amen. Amen. If I'm invited to places, to a party. Wenn ich an Orte eingeladen bin. And you know, if that person, you know, I said the Holy Spirit now tell me to tell that person to pray. When that person, if I invite that person, but if I am invited and they tell me to pray, I will pray. But if I am not doing anything, and if I reason and say, because he allowed me to do that, and I allow him, that's flesh and not Christ. And it's so wrong. So ich muss den Heiligen Geist fragen, motive wer was auf einer Feier macht. Und besonders auch, wenn es um das Gebet geht, beispielsweise. If you have respect to a person because he gives you money, oder wenn du eine Person ansiehst, weil sie dir immer Geld gibt. Because, you know, he will respect you. Oder weil sie dich auch respektiert. Amen. It's a sin. Es ist auch eine Sünde. We respect one another for Christ's sake. Wir respektieren einander wegen Christus. Because of Jesus. Wegen Jesus. Amen. That is what is pure. Das ist rein. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And he said, be part of it and are convinced of the law as transgressors. Praise the Lord. Hallelujah. Under law, you are never born again. Unter dem Gesetz bist du nicht wiedergeboren. Amen. Mm-hmm. To be born again is you submit to Christ. Wird, dass du dich Christus hingibst. Not just praying the prayer. Nicht einfach nur das Gebet beten. Amen. Amen. Submitting to Christ, allow Him to direct your life. Und zulassen, dass er unser Leben leitet. Allow Him. I know you know you said that He's your Lord. You are your Savior. Allow Him to not be your Lord. Zulassen, dass er wirklich ein Herr ist. That now directs your life. Der dein Leben leitet. The Pharisees, for example. Die Pharisäer zum Beispiel. Let's go there. John 8. Let's go there and see. Johannes 8. These people. Praise the Lord. Hallelujah. By God's grace, we will go to that of Revelation on Sunday. We start there. Amen. Amen. But He just gave me this to preach today. Amen? Amen. If not, I did not even plan it. Amen. It's what He gave me to preach that I'm preaching. Praise the Lord. Hallelujah. John 8. Johannes 8. From verse 25. 25. They unto him, who art thou? And Jesus said unto them, even the same that said unto you from the beginning, I have many things to say and to judge of you. But he that sent me is true, and I speak to the world those things which I have heard of him. They understood not that he spake of them, of the Father. Then said Jesus unto them, when ye have lifted up the Son of Man, then shall you know that I am He, and that I do nothing of myself, but as my Father has sent me, I speak these things. And He that sent me is with me. The Father hath not left me alone. For I do always those things that please Him. Praise the Lord. Hallelujah. 30. As He spake these words, many believe on Him. Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, to continue. To start and to be able to continue. Anfangen und weitermachen in Gottes Wort. Then are you my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. They asked him, we be Abraham's seed, and we are never in bondage to any man. How say thou, you shall be made free? Praise the Lord. Hallelujah. If you look at these people, wenn du diese Leute anschaust, they were never hungry of Christ. Sie waren niemals hungrig auf Christus. They were never hungry of Christ. Sie hatten keinen Hunger auf Christus. For them, it was just about they were satisfied with Moses. Sie waren einfach zufrieden mit Mose. The Pharisees, the Sadducees, die Pharisäer, die the natural Jews. Die natürlichen Juden. They were never hungry of Christ. Sie waren niemals hungrig nach Christus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The religious masters, the religious leaders. You just read it as a whole. You can see what Jesus said to them. Because of time, let us go to John 3. John 3. Go to John 3. Praise the Lord. Hallelujah. John 3. I will quickly read from 1 to 21. I must tell you to read along the line. Look at John 3 from 1. From 1. Johannes 3 von 1. He said, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. You know, one of those people that we read of in John 8. Remember, we have just read of John 8. Amen? Amen. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mm. Oh, Daddy. Remember, to see and to enter are two different things. Das zu sehen und einzugehen ist nicht gleich. You can see something and not sehen, be there. Aber es ist nicht Teil somebody davon. Somebody getting it. Mm. Amen? Amen. To see and to enter sehen und eingehen are two different things. Ist nicht das Gleiche. That once you are passing this street, you can see this house, but you have not entered into this house. Von außen kannst du dieses Haus sehen, aber du bist noch nicht in diesem Haus gewesen. Amen. Amen. So if you want to claim you know this house, you don't, by seeing it, you don't even know it. Du kannst nicht behaupten, dass du dieses Haus kennst, wenn du es nur von außen gesehen hast. You know, in Matthew 8, he told us how to enter. Und Matthäus 18 erklärte uns, wie wir in das Reich eingehen. By believing him and accepting indem wir an ihn glauben und alles akzeptieren, Amen. Was er sagt. Amen. By seeing him and no longer seeing ihn our sehen flesh. Und nicht unser Fleisch. That we are converted like that little child. Dass Amen. Wir sozusagen that we not argue with him. You know, a little child, if you are taking that child to anywhere, you never argue. Und einfach alles akzeptieren, ohne no zu diskutieren. Like ohne, baby, ohne es in Frage zu stellen. No question at all. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 4, Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, oh, Daddy. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this man asked question, the type of question people ask today. Der Mann hat eine Frage gestellt, die viele Leute stellen würden. Amen. Amen. The type of question people will also ask today. Until you allow the Holy Spirit to help you to know the truth, you can never get it. Sei der Geist dir hilft, die Wahrheit zu erkennen, wirst du sie auch haben. Jesus answered, verse 5. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Can you see, he now say, enter. Eingehen. Enter and see are two different things. Eingehen und sehen ist nicht das Gleiche. Amen. Amen. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto you, you must be born again. The wind bloweth where it listed, and I heareth the sound thereof, but cannot tell whence it cometh and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Oh, Daddy. Nicodemus answered and said unto him, how can these things be? Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel and Noah, no, this is upon your position, you don't even know this. Wo du so eine hohe Position hast, weißt du das einfach nicht. It's everywhere today. Und das sehen wir oft, die ganzen religiösen Führer und Leiter, die einfach nichts wissen über Jesus Christus. Amen. They have a lot of followers. Sie haben viele Nachfolger. That you have millions of followers does not mean you know something. Aber das bedeutet nicht, that you know Christ. Das heißt, dass du Christus Amen. Kennst. Amen. Satan have followers. Der Teufel hat auch so Nachfolger, many. So viele. Amen. Amen. Verily, verily, I say unto you, verse 11. We speak that we do know, and testify that we have seen, and you receive not our witness. If I have told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? Praise the Lord. Hallelujah. But be born again. Jesus talks about, he said it's earthly things. Jesus sagt, es ist etwas Irdisches. If you cannot believe that, wenn du das dann nicht mal glauben kannst, how can you believe heavenly things? Wie willst du an das Himmlische glauben? Himmlische Sachen. And no man had ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Hm. If you compare this place, wenn wir diese Stelle vergleichen, if you combine this place, let me say, is it, just look at this very place and then look at John 4. Mit Johannes 4. Look at John 4. No, if you read it to the end, you can see that this man did not even ask to be saved. Bis zum Ende dieses Gesprächs hat dieser Mann nicht darum gebeten, wiedergeboren oder rettet zu werden. He did not ask Jesus. Jesus, I need this salvation. Hey, es hört sich gut an. Amen. Wie kriege ich das? If this is good, das hört sich gut an. Ich will das. To have it. Ich will das. No, under law you see yourself. Aber in dem Gesetz meinst du, du bist dein eigener Retter. Jesus warned them, those under law, because they never gewarnt, weil sie sich dem Heiligen Geist nicht hingegeben haben. Amen. Amen. But under grace, immer der Gnade geht es um den Heiligen Geist. Is the one that keep on directing you. Er ist derjenige, der dich leiten wird. Amen. Amen. In John 4, look at John 4. Johannes 4. Very close to this place. From verse 1. Let me see. Okay. From. Okay. It's okay. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples, he left Judea and parted again into Galilee, and he must needs to go through Samaria. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied with his journey, he was tired. Aber müde. Remember, Son of God and the Son of Man. Erinnert euch, der Sohn Gottes und der Menschensohn. That's why sometimes today you are tired. Sind wir manchmal müde? Amen. Amen. That does not mean Jesus is not 100% God. Das heißt nicht, dass Jesus nicht hundertprozentig Gott ist. He's 100%. He was 100% God and 100% man. Gott und 100% Mensch. So also you today. Also wir heute. That you are tired does not mean God in you is tired. Heißt das nicht, dass Christus in uns müde ist? The Bible said he never sleeps. Christus schläft nicht. Amen. Amen. If you are sleeping, it is your wir schlafen, es ist unser Körper, der sich ausruht. Amen. Amen. But he never sleep. Aber er schläft nicht. Unser Geist schläft nicht. The Christ in you Christus never in uns schläft nicht. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being weary with his journey, sat down on the well. And it was about the sixth hour. Here cometh a woman of Samaria, to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. You know, Jesus always used the natural things to teach us the supernatural. Jesus benutzt immer das Natürliche, um uns das Übernatürliche zu zeigen. Yes, as if he was just talking about natural water. Scheint so, als ob er einfach nur über natürliches Wasser Jesus gesprochen hat. Aber Jesus ging es nicht um natürliches Wasser. Was about, was after the Holy Spirit. Wem ging es um den Heiligen Geist? Somebody get in it. Oh, Daddy. Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, ask a drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Verse 10. Jesus answered and said unto her, If thou knowest the gift of God, and who it is that said unto thee, Give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. Is somebody getting it? Mm-hmm. You know, Jesus was not after the natural water. Jesus war nicht hinter dem natürlichen Wasser her. He was teaching us something here. And he's teaching us something here. Amen? Amen. The woman said unto her, unto him, sorry, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Oh, Daddy. Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him, shall be a well, shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Amen. Can you see that Jesus was not after the natural water? Jesus ging nicht um das natürliche Wasser. He was after the supernatural water. Sondern um das übernatürliche Wasser. Which is the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist. Amen. Amen. You know, and Jesus was talking to, you know, he talked to Nicodemus. In John 3, and said that, talked about salvation, to be saved. Jesus hat Nicodemus über die Errettung gesprochen. And now he's talking about the power of the Holy Spirit. Und jetzt spricht er über die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Two things. Amen. Zwei Dinge. Verse 15. The woman said unto him, Sir, give me this water. You know, Nicodemus did not say, give me this salvation. Nicodemus hat nicht gesagt, gib mir diese Errettung. Amen. Amen. Can I have it now? Kann ich das jetzt haben? But this woman, you know, can you see somebody? He died for the ungodly. Er ist für die Gottlosen gestorben. Those that believe they need him. Die glauben, dass sie ihn brauchen. Is somebody getting it? Amen. Those that believe they need die glauben, dass sie ihn brauchen. He died for the ungodly. Er ist für die Gottlosen gestorben. Those that believe they need Christ. Die glauben, dass sie Christus brauchen, einen Retter brauchen. And they cannot live without dass sie ohne ihn nicht leben können. Amen. Wollen. Yeah, the people he died for. Those dafür died ist er gestorben, auch wenn er für die ganze Welt gestorben Amen. Ist. Amen. Yeah, the people that humble themselves die Leute, die sich gedemütigt haben und gesagt haben, ich bin hungrig, füttere mich. Those under Lord, they are never hungry. Aber die im Gesetz sind, die hungern nicht nach Amen. Ihm. Amen. They never allow the Holy Spirit to die. Sie lassen nicht zu, dass der Heilige Geist ihr Leben leitet. Praise the Lord. Halleluja. This woman said unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Praise Jesus. Halleluja. Amen. You know, those under the law, they see outside. We die Leute, die im Gesetz sind, sehen das Äußere. Amen. Wir sehen das Äußere nicht. We don't see outside. Wir schauen nicht auf das Äußere. We see the Holy Spirit. Wir sehen den Heiligen Geist. We see the Spirit. Wir sehen den Geist. Behind everything. Hinter allem. We allow the Holy Spirit to direct us. Wir lassen zu, dass der Heilige Geist uns leitet. Und under law you will see outside. Aber unter dem Gesetz wirst du and das you äußere judge sehen. According to outside. Und nach dem äußeren richten. And you take decision according to the outside. Und Entscheidung treffen nach dem äußeren. Praise the Lord. Halleluja. I have learned to see the spirit. Ich habe gelernt, das Geistliche zu sehen. Amen. Amen. Again, remember the workers erinnere of iniquity. Dich an die Übeltäter. These people, they pray in the name of Jesus. Sie beten im Namen von Jesus. They raise the dead in the name of Jesus. Sie beten für die Toten. They pray, they preach in the name of Jesus. Sie predigen im Namen von Jesus. That Jesus said, you get it where you work. Aber Jesus hat gesagt, was von mir Übeltäter. Somebody getting it. Amen. Amen. Wash the spirit. Wir müssen den Geist prüfen. Be careful about the spirit. Wir müssen über they are everywhere den today. Wir müssen den Geist prüfen. Amen. Amen. That is Matthew 7, from verse 21 to 27. Amen. Amen. Das ist Matthäus 7. Let us go there. Do we still have time? Let me see. Oh, this time has come. Praise the Lord. Hallelujah. Quickly go there. Matthew 7. Matthew 7. Matthew 7. Praise the Lord. Hallelujah. Don't allow everybody to pray for you. Lass nicht zu, dass jeder für dich betet. Be careful what those that pray for you. Amen. Prüfe das. Let those that pray for you be God's children. Die Leute, die für dich beten, sollen Kinder Gottes sein. Amen. Amen. You know, my son, Natalia. Mein Sohn Natalia beispielsweise. There was a church we went years ago. Es gab eine Kirche, wohin wir gegangen sind vor vielen Jahren. And there was a pastor there. Es gab einen Pastor da. And this pastor preached. Dieser Pastor hat gepredigt. And then I did not even ask, no, the ministry had not started. Da hatten wir unsere Gemeinde noch nicht. And this pastor preached and he was wearing like a big jacket. Dieser Pastor hatte einen Sakko an. And a lot of people were there. And after preaching, he just called out Nathaniel's name. Nachdem er geprägt hat, hat er halt einfach Nathaniel darum gebeten, auf die Bühne zu kommen, obwohl so viele Leute in dieser Gemeinde gerade waren. You know, he pulled the jacket that he was wearing, the big jacket. Er hat seinen Sakko dann ausgezogen. He put hand on Nathaniel's, he prayed on Nathaniel, hat dann für Nathaniel gebetet. And he wore Nathaniel that jacket. Und hat Nathaniel dieses Sakko angezogen. Amen. Then Papa, you were there. Then he said he should go. Und hat er gesagt, er soll gehen. Amen. The Lord spoke to me. Der hat damals then I did not even know what was happening. Damals wusste ich gar nicht, was passiert ist. I did not know the truth. That is why if you know the truth, the truth kennst, is what can guide you. Kann die Wahrheit dich auch führen. That can protect you. Dich beschützen kann. Amen. Amen. If I have known the truth, I will not allow what happened that day to happen. Hätte ich das nicht zugelassen. I will tell him, sit down. Gesagt, du setz dich hin, du lässt nicht für dich beten. Because you know he was preaching in the name of Jesus. Aber diese Person im Namen the Jesus message was in the name of Jesus. Hat. Everything was in the name of Jesus. War I thought it Jesus was all about Jesus. Das ist es. Did somebody Jesus get it? I cannot even remember the message today. Ich kann mich heute I cannot auch remember an die but Botschaft I know that he prayed for him. Aber ich weiß, and dass he wore him that jacket. Und hat dieses Sakko angezogen. I know everything about him, about Natalia today. I thank God that the Lord has brought him back. Und ich danke Gott, dass der Herr ihn wieder zurückgebracht hat und erlöst hat von irgendeiner Gefangenschaft, von Religion. That man was a religious man. Dieser Mensch, dieser Pastor für ein Gebet war ein religiöser Mensch. He gave him a religious mantle, or what do you call it? Und hat ihm einen religiösen Mantel übergeben. Amen. And that's why for people to know for you to allow anybody to just zulässt, dass jemand für dich einfach betet. Be careful. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And especially in your celebration. Besonders wenn wir feiern. Birthday, marriage. You only know those you love. You never know those that love you. Du kennst nur die Menschen, die du liebst, aber du weißt nicht, wer dich liebt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthäus 7. Matthäus 7. From 21. I will quickly read. 21. He said, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Amen. You know, they will come in the name of Jesus. Komm im Namen von Jesus. Are they really Christ? Aber es ist wirklich Christus. Amen. That you answer well does not mean it is Christ. Dass du gut antwortest, heißt nicht, dass es Christus ist. And that you did not answer well does not mean it's not Christ. Dass du nicht gut antwortest, auch nicht, dass es Christus ist. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name have cast out devils? And in your name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that walk iniquity. Mm-hmm. Therefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the flood came, and the winds blew and beat upon that house. It's only through Christ that you are on the rock. Nur durch Christus leben wir auf dem Felsen. You know, it's only through Christ. Nur durch Christus. That you are secure. It's a rain will come. Der Regen kommt. You are still there. Aber wir sind immer noch beschützt. Wind will come. It cannot take you. Aber wir sind immer noch beschützt. Hurricane will come. Tornado. They cannot take you. That does not mean they will not come. Es heißt nicht, dass diese Sachen nicht kommen werden, aber es wird uns nicht. Amen. And the rain descended, and the flood came, and the winds blew, and hit upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. It was founded on Christ. If you believe him, no, there's nothing Satan can bring to use. To turn you away from him. Kann der Teufel nicht von Christus wegnehmen. All those problems that you know, that is delay upon delay. All diese Verzögerung. Amen. They can do nothing to you. Können nichts anhaben. Because your rock is Christ. Weil dein Fels Christus ist. Amen. He's the one you believe. Er ist derjenige, an den du glaubst. That never disappoints. Der niemals enttäuscht. Praise the Lord. Halleluja. And everyone that heareth this sins of man, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the flood came, and the wind blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Amen. Amen. I don't allow anybody, everybody to pray for me. Ich lasse nicht zu, dass jeder für mich betet. I don't accept the prayer of everybody. Ich akzeptiere nicht das Gebet von jedem. If I don't know you, wenn ich dich nicht kenne, I don't accept your prayer. Akzeptiere ich das Gebet nicht. Amen. Amen. If I don't know the Lord you in you, wenn ich den Herrn in dir nicht kenne, Amen. Amen. I don't accept things just like that. Akzeptiere ich Sachen nicht einfach so. Matthew 6:7. Matthäus 6. He said, the hidden also pray. Amen. Vers 7. He said, we are not to pray like the hidden. It means the hidden. So wie die Heiden. No, they might even be in the church, but they pray. Sie sind sogar in der Gemeinde, aber sie beten. Amen. He said, don't pray like them. Betet nicht so wie sie. Now we are in Proverbs 15, verse 8. That said, the prayer, the sacrifice of the wicked, dass die Opfergaben is an abomination unto the Lord. Ein Greuel ist für den Herrn. It is only that of the Lord that of the righteous. Nur die Gebete der Gerechten. That the Lord has said. Die akzeptiert der Herr. Amen. Amen. The Holy Spirit is the power of revelation. Der Heilige Geist ist die Kraft der Offenbarung. And the power of manifestation. Und die Kraft der Manifestation. Praise the Lord. Halleluja. He fills us with all his properties. Er füllt uns mit seinem Besitz. He fills us with revelation. Er füllt uns mit Offenbarung. He fills us with a kind of love. Er füllt uns mit Gottes with Liebe. His joy, with his peace, with everything. Und mit seiner Freude. But allow him. Amen. Aber das müssen wir zulassen. Ihm zuhören. I don't hate correction. Und die Verbesserung nicht hassen. Amen. Amen. I love correction. Ich liebe Verbesserung. Amen. Amen. I'm not ashamed of correction. Ich schäme mich nicht, um verbessert zu werden. Ashamed of people correcting me. Ich schäme mich darum, dass Menschen mich verbessern. It is for my own good. Es ist um meines, es ist zu meinem Besten. The Lord can correct me through other people. Kann mich verbessern durch andere Menschen. Amen. Amen. Even through somebody so little. Selbst durch jemanden. I should be happy to say thank you, Father. Der kleine ist, aber das heißt, ich soll mich dennoch bedanken für you know, there's some mistake that can just kill you. Es gibt ein paar Fehler, die einen töten können. If that mistake, if it, through that mistake there's correction and you are no longer dead, you will rejoice. Und könnte man diesen Fehler somebody beheben, ist das doch ein Segen. Amen. Amen. Let us love correction. Sollten die Belehrung lieben. And not harden our heart. Und nicht unser Herz verhärten. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. That is for today.